Ja, herzlich willkommen zur Klingling-Sendung heute am 16. Dezember 2022. Die Klingling-Sendung heute mit dem Schönen zu hören heute. Nicht allein nur von mir zusammengestellt, sondern von St. Martin, von den Nachtschwestern. Schöne Musik in verschiedenen Tracks und von verschiedenen Produzentinnen und Musikerinnen. Und wir fangen gleich an mit einem Stück, was zu tun hat mit der Musikerin, über die ich in der letzten Sendung zuletzt gesprochen habe, Jamie Branch, die leider gestorben ist, vor 3 Monaten circa. Und aus ihrer legendären CD Fly or Die, das Theme 001. Rentner, das war ja fast das letzte Loch, fast schon sprichwörtlich. Und damit auch herzlich willkommen von mir, St. Martin. Ich bin heute Gast hier beim Klingending, freue mich auch darüber und bedanke mich für die Einladung. Ich habe euch einen, auch so ein Kessel Buntes mitgebracht, wie man sagt. Musik, die mir im letzten Jahr so untergekommen ist, was überhaupt gar keinen Anspruch hat, aktuell zu sein, aber was mir einfach dieses Jahr so über den Weg gelaufen ist und begeistert hat, zumindest so weit, dass ich das heute Abend hier vorstellen möchte. Und ich habe neben all den Musikern auch eine Musikerin darunter, der ich selbstverständlich den Vortritt lasse. Es handelt sich um die amerikanische Klangkünstlerin Olivia Block, die eine LP herausgebracht hat namens Dissolution, Auflösung oder Zerstörung könnte man das übersetzen. Das Cover zeigt auch einen vermutlich von einem Tornado heimgesuchten amerikanischen Holzhaus mit Schaulustigen vor den Trümmern. Zu hören sind Feldaufnahmen und sogenannte Found Sound, die Olivia Block aus Radios oder aus Medien abgezogen hat und dann zu einer schönen, sensiblen Klangcollage zusammengesetzt hat. Aus diesem Werk Dissolution möchte ich euch einen Ausschnitt von 11 Minuten 27 vorspielen. Danach wird es dann doch so minimal, dass ich glaube, dass diese Pausenmusik wieder eingeblendet wird. Und deswegen nur ein Ausschnitt. Das Ganze ist auf Glistering Examples herausgekommen, einem amerikanischen Label, von dem ich bisher noch nichts gehört habe. Olivia Block liebe ich für jede ihrer Veröffentlichungen, die sie bisher hier in Europa veröffentlicht hat. Und diese ist meine besondere. Wenn es auch nicht die geilste Seite ist auf dieser Platte, aber ich finde sie am schönsten arrangiert. Entschuldigt bitte das Wort. Und deswegen mal ab dafür, Olivia Block. Oder Heiner, möchtest du noch sagen, was eben lief? Also respektvollerweise. Ja, ich hatte es ja so ein bisschen angekündigt. Jamie Branch, die Trompeterin, zusammen mit einem Ensemble, da muss ich jetzt nachgucken, wer da alles dabei war. Und das ist von ihrer CD Fly or Die, die, mit der sie eigentlich bekannt wurde, 2017, ihr Debütalbum bei International Anthem Bandcamp rausgekommen. Die anderen Musiker sind Tomeka Reed, Jason Archimian, Chad Taylor und Gastmusiker ist Matt Schneider sowie Ben Lamar G. und Josh Berman, der Kornett gespielt hat. Ich glaube auf dem Stück allerdings nicht. Ja, das war damals für mich, ich glaube ein Jahr später habe ich sie dann auch irgendwie entdeckt und hier in der Sendung auch ein bisschen porträtiert, weil ich fand, dass sie schon so was Neues reingebracht hat. Ist auch ganz interessant, wen sie so als Einfluss zitiert hat, der so für sie wichtig war in ihrer musikalischen Entwicklung. Da kommt Booker Little, Miles Davis, Julius Hempel und Axel Dörner vor. Also ein ganz großes Spektrum, das ja nicht unbedingt naheliegend ist. Und das hat man ja auch ein bisschen gehört. Ja, und vielleicht hört sie auch gern die Amseln singen. Hätte sie auch erwähnen können. Kann gut sein. Also sie hat auch oft so Stücke, ein neueres Stück hieß, glaube ich, irgendwas Flipper, die Delfinen, genau, mit Delfinen. Also das hat sie auch sehr beschäftigt. Das Witzige ist auch, weil du das gerade ansprichst, das Plattencover sieht man hier ein bisschen auf dieser App, die ich hier vorliegen habe. Und das sind Bilder von ihr selbst mit Vögeln, die in ganz bunten Farben irgendwie auf verschiedenfarbigen Sockeln sitzen. Ne? Wow, viel zu klein. Das stimmt. Aber das ist jetzt ein schöner Übergang. Bei Olivia Block, um wieder meine Brücke zu schlagen zu dem jetzt folgenden Stück, spielen auch zwei, ein Klarinettist und ein Querflötist oder eine Flötistin mit. Allerdings habe ich das so wenig rausgehört, dass ich da gar nicht drauf hinweisen wollte. Warum soll man sagen, dass da ein Kühlschrank brummt, wenn es nichts zu hören gibt in der Art oder eben Querflöte, Klarinette. Aber das reiche ich gleich nochmal nach für den Fall, dass sensiblere Ohren das mitbekommen. So, genug der langen Vorrede. Hier kommt Olivia Block mit der B-Seite ihrer Platte Dissolution. Ja, hier entschwindet Olivia Block mit einem Auszug aus ihrer LP Dissolution. Sie hat dabei Shortwave Radio Broadcast Geräusche verwendet, Field Recordings und allerhand elektroakustisches Material. Die zweite Seite ist ein bisschen lebhafter und rumpeliger, wie ich finde, war diese der bessere Einstieg für alle, die sie noch nicht kennen. Und ihre LP ist bei Glistering Ensembles herausgekommen. Auch diese Platte ist schon ein bisschen älter, von 2016, wenn ich mich recht erinnere. Aber sowas ist ja immer schön zeitlos. Gut, weiter geht's mit Heiner. Ja, ich habe noch eine Frage. Olivia Block, war die schon mal in Hamburg zu hören? Nicht, du meinst live? Ja. Das weiß ich nicht. Glaube ich nicht. In den Rahmen kann ich mir nicht vorstellen. Wäre aber an der Zeit. Das, ja. Okay. Nee. Okay, können wir ja ein bisschen im Blick behalten. Vielleicht klappt das ja irgendwann. Ja, mal. Genau. Okay. Das nächste, was ich vorstellen möchte, ist ein Adventsgeschenk gewesen. Eines der wenigen oder eines der zahlreichen Adventsgeschenke, die ich bekam. Und die bekam ich von Hannes Wienert. Und er hat mir ein Päckchen geschickt, das enthält ein Stück, eine Aufnahme von zwei Menschen, die in verschiedenen Bereichen bekannt waren. Marcel Duchamp im Bereich der bildenden Kunst und John Cage im Bereich Musik, obwohl zumindest John Cage meines Wissens auch einiges gemacht hat im Bereich bildende Kunst. Und was sie verbunden hat, war unter anderem das Schachspielen. Sie haben zusammen Schach gespielt und da ist Cage wahrscheinlich oft der Unterlegene gewesen, denn Duchamp war doch relativ intensiv dabei. Ich zitiere gerade aus dem Text, den ich da von Hannes auch bekommen habe. Duchamp war ab Mitte, Ende der 20er Jahre fast ausschließlich mit dem Schachspielen beschäftigt. Etliche Jahre in seiner kleinen New Yorker Wohnung stand fast nichts außer einem Holztisch, einer Kiste und einem Stuhl zum Spielen. Ein Freund holte ihn manchmal ab und musste unten pfeifen, da es keine Klingel gab. Dann gingen sie in ein italienisches Bistro und Marcel bestellte immer das gleiche Pasta und ein Glas Rotwein. Danach stapfte er wieder nach oben und analysierte. Am Wochenende verkaufte er manchmal so kleinere Objekte auf Märkten, also von seiner Kunst. Dann aber spielte er sogar bei Schacholympiaden für Frankreich mit, 1928, 1930, in Hamburg sogar, 31 und 33, insgesamt viermal. Am ersten Brett der Vierermannschaft plus Ersatz- und Austauschspielern war der damalige Weltmeister Alexander Aljechin, ursprünglich Russe, dann Franzose, mit Abstand der beste Spieler zu der Zeit. Duchamp spielte also, kann man so sagen, absolutes Spitzenschach, was auch entsprechende Zeitaufwände erforderte. Er entwickelte Figuren in seinem Design und Plakate für Meisterschaften. Er sagte damals auch, nicht jeder Künstler ist ein Schachspieler, aber jeder Schachspieler ein Künstler. Soweit das Zitat von dem mir zugesandten Adventspäckchen. Und die Aufnahme, die wir jetzt gleich hören, ist bei einem Treffen entstanden, das also zwischen Marcel Duchamp und John Cage war, 1968. Und zum Einsatz kam da ein Schachbrett, das eben so manipuliert oder bearbeitet wurde, dass das Ziehen einer Figur dann auch ein Klangereignis auslöst. Und den Mitschnitt davon können wir gleich hören. What's the hand of mine? You can move when you choose now. Huh? You can move when you choose. All right. Okay. That's a very nice sound. C'est n'a pas fait de bruit. Didn't make any noise. No, but it was the. It was still the king's palm. Ja, jetzt, das war Marcel Duchamp und John Cage beim Schachspielen. Ich habe es nicht gehört. Ich bin mal ehrlich. Es war schön, aber es war nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Was hast du erwartet? Klack, klack? Ja, ich habe so G7 auf Dingsda Bumsda und weißt du, so irgendwie so, dass man den Springer hört mit seinem Doppelsprung oder einmal was rübergezogen wird, wenn es der Läufer ist oder die Türme. Nee, aber ist doch cool. Man hört viel Umgebung. Ja, Umgebung und ein bisschen diese Synthesizer-Klänge. Das sind, glaube ich, von dieser Schach-Soundmaschine, die da. Ich habe noch gesehen, ein bisschen recherchiert, die gibt es irgendwie auch zu kaufen. Man kann sie sich kaufen. Mhm. Preis kann ich jetzt nicht sagen, so weit ging meine Recherche nicht. Wie bei den Synthesizer oder bei den synthetischen oder produzierenden, synthetische Klänge produzierenden Maschinen ist es ja immer so, das kann so oder so klingen. Mhm. Und dass das eine dann wegfällt, war ein bisschen schade. Das stimmt, da hast du recht. Mhm. Egal. Weiter geht es mit einer Band hier aus Deutschland, Wahl Berliner, die ursprünglich aus Süddeutschland kommen. Ich spreche von Air Cushion Finish. Das sind zwei Kumpel, die so eine neue Form von Krautrock machen, wie ich es jedenfalls finde. Air Cushion Finish arbeiten, ja, ich würde mal sagen, sie improvisieren sehr stark mit Gitarre, Samplern, Geräuschmachern, aber und vor allem mit Stimme, die von J-Bo und Jay Rope kommen, so heißt der. Ich nehme mal an, das ist der singt. Das ist eine rein gefühlte Annahme. Bei Lipstick würde es ja viel naheliegender sein, schon am Namen zu erkennen, aber ich glaube, es ist Jay Rope. Das Stück, das ich euch vorspielen möchte, heißt Haarschein Rüssler und ist auf ihrer Platte Flink zu finden. Die wiederum auf der Lullabies for Insomniacs herausgekommen ist. Und warum ich euch Air Cushion Finish vorspielen möchte, ist auch verbunden mit einer Konzertankündigung für den 28. und 29. Dezember, also zwischen den Feiertagen, wird die Hörbar, der Verein zur Förderung experimenteller Musik auf St. Pauli, wieder ein Ausklangfestival machen und dort haben sich Air Cushion Finish angemeldet, was wir sehr schön finden. Die waren schon mal da, haben einen fantastischen Gig gespielt und ich hoffe, es wird dieses Mal wieder so gut. Nun treten die da nicht alleine auf, das Festival wird über 2 Tage gehen. Außerdem haben zugesagt Black to Come hier aus Hamburg und Scheich in China mit wunderschönen Film, die sie aufführen wollen, oder eher in diesem Fall. Und last but not least Ansgar Wilken, mal wieder mit einer, ohne Cello in diesem Fall, sondern mit Percussion, aber dabei soll es dann auch bleiben, mehr gibt's nicht. DJs und Plattenstände in der B5 und viel nette Leute, wie wir hoffen. So, also jetzt müsst ihr mal zuhören. Jetzt gibt's also Air Cushion Finished mit Haarschein Rüssler einem Stück, das schön lang ist und eigentlich alles beinhaltet, was diese Band so drauf hat. Gesang, Improv-Krams und schöne, trippige, ambient musikalische Strukturen, die ich gar nicht so richtig einkreisen mag, aber am ehesten finde ich ja, dass es eine neue Definition von Krautrock ist oder sein kann. Weiß gar nicht, wie die das selber sehen, sei es drum. Hier kommen Aircushion Finish. Oh, Thank you. Thank you. J. Rope und Lippstück, besser bekannt als Air Cushion Finish, aus Berlin mittlerweile. Sie haben hier ein Label, das heißt Hafenschlamm, die eine der schönsten Air Cushion Finish Platten herausgebracht haben, wie ich finde. Und Air Cushion Finish werden am 28. bzw. 29. Dezember, ist ein Mittwoch und Donnerstag, in der Hörbar spielen im alljährlichen Ausklangfestival mit dabei. Ein weiterer Hafenschlamm-Partizipant, die Scheich aus China, plus Black to Come und Ansgar Wilken. Das Ausklangfestival der Hörbar am 28. und 29. Dezember. Ja, vielleicht noch zur Ergänzung, das ist in der Brigittenstraße 5. Falls das jemand noch nicht kennt, die Hörbar. Noch ergänzender, es ist das B-Movie-Kino. Genau. Wir teilen uns die Räume. Mittwoch und am letzten Freitag des Monats ist dort immer die Hörbar statt Kino. Das hat schon oft zu Verwirrungen geführt. Und danke. Auf St. Pauli in Hamburg. St. Pauli, genau. Und es geht gleich weiter mit einem Track, der von dem Duo Calm stammt. Das sind der Prager Bläser Michael Problenski und der in Berlin lebende Gitarrist Thorsten Papenheim. Thorsten Papenheim hat schon vor Urzeiten, ist glaube ich schon 17, 18 Jahre her, damals in der Astra-Stube mal gespielt, war dann mehr mit so anderen Duo unter einem Rand unterwegs und jetzt doch, finde ich, auch von dem von dem Klangspektrum, von dem, was er spielt mit der Gitarre in dem Zusammenhang, eine ganz neue Erfindung sich seiner Musik. Und wir hören es einfach mal an. Also der Bläser ist ja irgendwie so ein Allgemeinbegriff, spielt Saxophon. Und Karm, der Begriff, das Wort, soll aus dem Estnischen stammen und bedeutet rau oder streng. Ob die Musik dann so ist, das können wir jetzt gleich hören. Ja, da fällt mir nichts zu ein. Aber ich mache einfach mal weiter. In dem Kessel bunt, in dem, der schöne Stuhl. In dem Kessel bunt ist, das ich heute mit habe, musikalisch, ist auch eine Musik von Coil enthalten. Coil, eine Industrial- oder Elektronik-Legende aus den 80er Jahren mit einem Wahnsinns-Output, den ich jetzt gar nicht so eingrenzen mag. Es ist sehr viel von denen entstanden und alles wichtige Werke. Leider sind die Protagonisten dieser Band längst verstorben, was nun nicht heißen soll, dass es nicht noch Wiederveröffentlichungen von denen gibt. Und nicht nur das, es werden auch Remixe und Neubearbeitungen immer wieder herausgebracht. Und eine davon ist Music to Play in the Dark, von der es nun einen zweiten Teil gibt, Part 2, den Tight Paul Sandra zu verantworten hat. Die anderen beiden Mitglieder, John Balance und Peter Christopherson, sind ja schon gestorben. Diese Platte ist 20 Jahre alt und wurde nun neu aufgelegt, zu Recht, wie ich finde. Sowas macht heute gar keiner mehr und es klingt deswegen immer noch schön frisch. Ich muss kurz gucken, welches Stück ich nochmal ausgesucht habe. Ach ja, genau. Bat Wings. Im Hintergrund. Da ist es. Das Stück heißt Bat Wings. Liminal Hymn. Gut, da weiß ich nicht genau, was ich davon halten soll. Aber es kommt hier zu einem Effekt, den ich bei Coil immer sehr geschätzt habe oder schätze, dass bestimmte einleitende Elemente in ihrer Musik etwas vorwegnehmen, was harmonisch erst später in dem Lied eine Harmonie ergibt. In diesem Fall ist es diese, ihr werdet es gleich hören, diese leichte, ich sage jetzt mal Pumporgel dazu, die mehr oder weniger tröge, so einen minimalen kleinen Klangteppich bereitet für die Texte, die John Balance, so vermute ich, einspricht. Und der besagte Effekt, den ich euch jetzt zwar, den ich zwar sehr mag, aber den möchte ich euch jetzt nicht schon vorwegnehmen wie eine Pointe, der stellt sich halt so gegen Ende des Liedes oder gegen Mitte des Liedes ein und dann werdet ihr schon hören, was ich damit meine. Gut, Bat Wings heißt ihr Stück, enthalten auf der Platte Music to Play in the Dark, 20 Jahre alt und seit neuestem wiederveröffentlicht. Hier kommt Coil. They seem forever falling. dismal supper and strange entertainment. A rare chance piece, a handsome piece of deformity, the skin of a snake, out of the spinal marrow of a man. Thank you. Sehr spezielle Musik. Und wir haben uns gerade darüber unterhalten. Vielleicht gibt es die eine oder den anderen, die wissen oder eine Vorstellung haben, in welcher Sprache gesungen würde. Wir hatten ein sehr breites Spektrum an Spekulationen ausgetauscht und sind eigentlich nicht zu einem Schluss gekommen. Alles außer Hamburger Platt. Alles außer Hamburger Platt, auf jeden Fall, ja. Das. Vielleicht fragt man mal die Musiker. Ja, wir. Genau. Achso. Das können wir mal machen, ja. Also die meisten sind ja schon tot, da müssten wir uns echt bemühen. Aber einer, Tight Paul Sandra, ist noch lebendig und fähig, Antworten zu geben. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Sprache war, aber so die Art, wie hat es mich ein bisschen an diese Musik erinnert, die manchmal aus dem Chor des bulgarischen Rundfunks kam. Ich habe leider den Namen dieses Chores vergessen. Das fand ich sehr artverwandt. Mhm. Gut möglich. Aber es klang einfach schön, selbst wenn es nur reiner Ausdruck war, alles nur phonetisch herbeigesungen. Ja, soll mir das recht sein. Es war ein wunderschönes Stück. Und genau da da war die Auflösung zu meiner Einleitung vorhin, dass ich fand, dass diese Pumporgel sich fantastisch eingefügt hat zu dem harmonischen Doppelgesang von diesem Sängerduo, während es noch sehr konträr und ein bisschen sperrig wirkte, während John Balance dort dieses Gedicht über seine Bat Wings, seine Fledermausflügel gesungen hat, vorgetragen hat. Auf ihrer LP Music to Listen in the Dark Part 2 von vor 20 Jahren frisch wieder veröffentlicht und so in meine Hände geraten. Gut, die Auswahl geht weiter. Wir sind ja schon in der letzten halben Stunde der Klingding-Sendung heute. Und bei der letzten Sendung, glaube ich, hatte ich angekündigt, dass Magda Mayers eine Präsentation macht von dem Verband für Aktuelle Musik. Die war am 6. Dezember in der Musikhochschule und sie hat da ihre Musik vorgestellt und auch über ihre Recherchen gesprochen. Die Präsentation, die Dokumentation dieser Präsentation gibt es auf der Webseite www.vmh.de. Und da war es so, dass ihr Spiel auf dem präparierten Klavier dann unterbrochen war von Statements über improvisierte Musik von verschiedenen Musikerinnen und Musikern. Marcin Karbasch war dabei, ich glaube, Cecil Taylor war auch noch irgendwo dabei. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Anthea Caddy dabei war, aber okay. Dies jetzt, und das gab für mich den Anlass, jetzt mal Musik zu spielen, wo die Sprache nicht vorkommt, wo Magda Mayers auf dem präparierten Klavier pur zu hören ist. Und ich habe da eine spezielle Aufnahme rausgesucht, die 2021 erschienen ist, relativ neu, und in Zusammenarbeit mit einer Künstlerin, die die Partituren gezeichnet hat oder gemalt hat, das wird nicht weiter erklärt, und die gaben dann Anregungen für eine bestimmte Form des Herangehens an dieses Spektrum der Möglichkeiten, die das präparierte Klavier zu bieten hat. Und davon hören wir gleich einen längeren Track. Der hat den Titel Sediment und geht fast 12 Minuten lang. Magda Mayers präpariertes Klavier. Thank you. Thank you. Das klingt ja wunderschön andächtig aus. Tja. Gut, ich grätsche hier jetzt mal rein, anders geht's ja nicht. Aber hätte ich das jetzt mit reingemischt, das hätte sehr gut gepasst, was als nächstes kommt. Mhm. Ich möchte meine Musikauswahl ein bisschen straffen, weil ich sehe, wir haben es jetzt 11:45. Da geht nicht mehr viel. Du hast ja auch noch 10 Minuten, wir können das ja irgendwie splitten. Ich mache den Kessel Buntes zu mit Johann Johansson, den isländischen neuklassischen Komponisten, sagen wir einfach so, ja, der sehr viele Soundtracks gemacht hat, und einer davon heißt The Miner's Hymns, Entschuldigung, eine Musik für einen Soundtrack, also für einen Film von Bill Morrison mit demselben Titel. Und ich möchte euch die Seite 3 vorstellen, die heißt Freedom of Want and Fear. Hier kommt Johann Johansson. Thank you. Thank you. Freedom of Want and Fear. Der dritte Teil eines Soundtracks, den Johan Johansson für Bill Morrison gemacht hat, ein Avantgarde-Filmer, der einen Film über die britischen Minenarbeiter in Durham gemacht hat und die dem redend hat, Johan Johansson, viele Bläserorchester oder also das Bläser für diese Musik verwendet, was ja eine lange Tradition hat in der Minenarbeiter. Wie sagt man das? Kultur. Kultur, danke schön. Mhm. Kultur, ja, genau, Kultur. Johan Johansson, das sollte auch mein letztes Lied für heute gewesen sein, mein letzter Beitrag für Klingding gewesen sein. Ich kann mich ja von hier aus schon mal verabschieden und für die Einladung bedanken. Ja, super, dass du heute da warst und die Tracks mitgebracht hast. Und ja, die Klingding-Sendung ist eigentlich schon fast zu Ende, aber ich hatte noch einen Track, der allerdings viel zu lang ist. Das heißt, ich werde ihn teilweise spielen. Und ich kann schon ankündigen, dass die nächste Sendung nicht so wie gewohnt stattfinden wird. Electronic Jam legt heute nicht auf. Das heißt, es wird eine Nachtschleife geben, die ich dann mitgebracht habe. Und da sind Stücke drauf von Sun Ra, von Ornette Coleman, von, wie heißt die, Laplantine? Ja, der Vorname fällt mir jetzt nicht ein. Charlemagne? Nee, nicht Palestrine. An Laplantine, die ist irgendwie ein bisschen verschwunden vom Fokus. Ich habe lange nichts mehr von ihr gehört. Und andere, und zum Beispiel auch Uri Geller. Uri Geller kann ich irgendwie so ankündigen. Ich weiß nichts Genaues, dass es bald irgendwie, glaube ich, ein oder zwei Alben von denen neu geben wird. Und ja, das sind dann, ist dann die Klingding-Nachtschleife. Jetzt aber noch kurz oder nicht so kurz, mal sehen, wie es uns so geht damit. Musik von Christian Wolff. Christian Wolff gehörte ja zu dem Kreis mit Morton Feldman, John Cage und Earl Brown. Aber das hört man immer, wenn man von Christian Wolff spricht. Er ist Komponist. Auch selbst Musiker, hat auch öfters in Hamburg Konzerte aufführen lassen oder an denen er selber beteiligt war. Das hat schon, auch glaube ich, vor 14 Jahren ungefähr angefangen und war auch schon mal Teil eines Interviews oder Gesprächspartner in einem Interview, das ich mit ihm geführt habe, als er bei Club Katarakt ein Stück aufgeführt hat. Großartiger Komponist. Und er hat Exercises geschrieben. Exercises, die eigentlich so eine ganz spezielle Form der Musik zelebrieren, vielleicht, die sonst selten vorkommt, sind Kompositionen von ihm und für verschiedene Besetzungen. Und bei der Besetzung, die wir jetzt gleich hören, spielten mit Michael Riesler, Holzblasinstrumente, sage ich mal. Robin Schulkowski hat, glaube ich, das weiß ich jetzt gar nicht genau, was er genau gespielt hat. Christian Wolff selber Klavier. Dabei ist noch Garrett List, da weiß ich jetzt aber auch nicht, was der gespielt hat. Und wir hören das Exercise 18. Also dieses, glaube ich, das ist eine fortlaufende Reihung von Exercises, die Christian Wolff komponiert hat. Und ich verabschiede mich auch schon an dieser Stelle von den Hörerinnen und Hörern und wünsche angenehmes Hören und anregendes Hören weiterhin. Die Informationen über die Klingding-Sendung gibt es auf der Webseite www.hierunddaa.de/klingding.html und da ist auch der Link zu dem Klingding-Podcast, den es seit einem Vierteljahr gibt. Der ist dann so in 3-4 Tagen im Netz und die Möglichkeit besteht, die ganze Sendung nochmal von vorne zu hören, falls man die erst in der Mitte eingeschaltet hat. Jetzt nochmal mein Dank an St. Martin von den Nachtschwestern und zum Schluss Exercise 18. Thank you. Oh.